Deutschlandfunk, Deutschland heute. Am Mikrofon heute Susanne Schrammer. Schönen guten Tag. Wenn er mit seinem typischen Boxermotorgeräusch um die Ecke biegt, dann leuchten die Augen vieler Autofans. Die Rede ist von dem Bulli von Volkswagen. Am liebsten einer aus der T1 oder der T2-Reihe. Also die Wagen, die zwischen den 50er und 70er Jahren gebaut wurden. Die mit den sanften Blechrundungen, der zweifarbigen Lackierung und der typischen Front, die so V-förmig zuläuft. Die Mischung aus Bus- und Lieferwagen. Daher hat der Bulli auch seinen Namen. Die fuhr sich nicht nur schnell in die Herzen von Handwerkern und Hippies, sondern begeistert bis heute. In diesem Jahr feiert der Bulli seinen 70. Geburtstag. Anlass für meinen Kollegen Ulrich Gieneiger, diesem Auto ein ganzes Wochenendjournal zu widmen. Er hat jede Menge Bulli-Fans getroffen und ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Herr Gieneiger, was macht die ungebrochene Begeisterung ausgerechnet für dieses Auto aus? Ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Das eine ist die Mechanik. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der jeder Automechaniker Computerspezialist ist. Können wir alles vergessen. Wir kommen hier auf ein ganz urtümliches Gefährt. Das kann man mit dem Meißel und mit dem Hammer reparieren. Man braucht keinen PC. Viele helfen sich selbst. Das heißt, wenn jemand liegen bleibt mit seinem Bulli, ein anderer Fahrer kommt vorbei. Da wird selbstverständlich geholfen. Nicht nur in Deutschland, besonders in England ist dieses Fahrzeug ein Kultobjekt. Und es ist wahrscheinlich auch das Design, oder? Kann ich mir vorstellen, so wie ich gerade eben begeistert davon gesprochen habe. Viele finden es auch als besonders knuffig, oder? Das ist besonders bei den ersten Modellen T1 und T2, die eine verrückte Entstehungsgeschichte haben. Das Gerät war ja ursprünglich ein Transportfahrzeug, das nur innerhalb des Werksgeländes eingesetzt wurde, um ganz schwere Teile zu transportieren. Das heißt, der Führerstand war hinten über der Hinterachse. Jetzt muss man sich vorstellen, da kam ein sehr fantasiebegabter holländischer Autohändler auf die Idee, macht eine kindliche Skizze auf dieses Design und sagt, so könnte ein Bus aussehen. Und irgendjemand schnappt das auf beim VW-Werk und sagt, ja, wir bauen einen Bus daraus. Nicht ahnend, dass er damit am Anfang einer Kultgeschichte stand. Inzwischen hat der Bulli ganz viele Verwendungsformen gefunden, also nicht mehr nur das Transportmittel innerhalb der VW-Werkshalle. Manche Menschen reisen damit sogar um die ganze Welt. Das begann komischerweise noch nicht mit der Entstehungsgeschichte. Es war so, dass 1947, als das erste Gefährt rauskam, da war Deutschland im Wiederaufbau. Das heißt, der Bulli wurde verwendet, um Lasten zu fahren für Maurer, für Handwerker. Erst mit der Reisewelle, als Vico Torriani im Fernsehen die ersten italienischen Lieder sang, da hat man gedacht, Mensch, mit dem Gerät könnte man ja auch in Urlaub fahren. Und dann entstand so ein Freiheitsgefühl. So, wir brauchen nicht nur ein Dach über den Kopf, wir können sogar darauf verzichten. Wir haben in der Sendung jemanden, von dem die Rede ist, der sagt, seit er den Bulli hat, wird er kaum mehr in seiner Wohnung gesehen. Und Sie haben auch eine Frau getroffen, die hat sozusagen ihre Reiseziele auf ihrem Bulli auch verewigt. Hat sie drauf gemalt, ja. Das ist eine junge Belgierin, die nahe der deutschen Grenze wohnt. Und die ist hergegangen und hat auf ihren Bulli, der von Papa gepflegt und repariert wird, hat sie eine Landkarte gezeichnet von Helsinki, St. Petersburg und so weiter. Sie hat mich allerdings gewarnt, als ich gesagt habe, ich bin auch schon fast angesteckt. Sagt sie, man braucht, um ein solches Auto zu fahren, entweder viel, viel Zeit oder viel Geld oder noch besser, beides. Bei vielen ist es Liebe auf den ersten Blick und eine Liebe, die ein Leben lang hält. Aber taugt so ein Bulli dann auch fürs Rentenalter? Also wir haben erst heute Morgen am Vormittag Aufnahmen gemacht vor dem Deutschlandfunk, wo eine Kollegin regelmäßig mit ihrem Bulli einparkt. Sie ist in der Mitte ihres Lebens, hat aber dann feststellen müssen, als sie sich ihren Kindheitstraum verwirklicht hat, dass sie einmal geschlafen im Bulli, sie hat Rückenschmerzen. Also geht sie daran und baut dieses Fahrzeug so um, dass sie auch noch in vielen Jahrzehnten damit glücklich unterwegs sein kann. Das heißt, ein Polsterer hat eine Spezialbank angefertigt, die genau passt. Und damit ist es auch einer der vielen Vorteile. Man kann an dem Ding herumschrauben, herumbasteln ohne Ende. Man kann, aber man muss wahrscheinlich auch ziemlich oft herumbasteln, oder? Geht doch noch immer noch viel kaputt, oder? Es geht viel kaputt. Man braucht, wie gesagt, einiges Geld dazu. Aber ich habe auch jemanden gefunden, ein Mensch, der mit einem Hippie-Auto herumfährt. Das war ja zur Hippie-Zeit, das ist der totale Kult. Das Haus der Geschichte in Bonn macht dazu eine ultra spannende Ausstellung, finde ich. Und dieser Mann hat seinen Bulli orange angestrichen mit dem großen Peace-Zeichen nach vorne zwischen den beiden Kulleraugen und auf dem Armaturenbrett ohne Ende Plastikblumen. Sehr schön. Diese und weitere Geschichten rund um den Volkswagen Bulli, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, die können Sie morgen Vormittag hören zur besten Frühstückszeit ab 9.10 Uhr im Wochenendjournal hier im Deutschlandfunk. Dann steht der Kollege Ulrich Gieneiger wieder hier im Studio und dann erzählt er auch ganz ausführlich. Wird es jetzt doch nichts mit dem Digitalpakt für die Schulen? Bildungsministerin Wanka hat ihre Rechnung offenbar ohne Finanzminister Schäuble gemacht. Denn jetzt wollen die Länder Klarheit darüber, wie es weitergeht mit dem Digitalpakt. Das ist eins der Themen von Campus und Karriere. Heute mit Sandra Pfister gleich im Anschluss an diese Sendung. Ich bin Susanne Schrammer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören bei Deutschland heute in dieser Woche. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start ins Wochenende.